Die russische Nachrichtenagentur TASS, die chinesische Xinhua, die japanische Kyodo und Zizi, das Internetbulletin der KP Argentiniens über die internationalen Fragen, der Todas Partes und die Internet-Homepage des Nationalen Soziologie-Studienkomitees der Demokratischen Republik Kongo und der polnischen Zweigstelle der Gesellschaft für Freundschaft mit Korea berichteten die Stellungnahme des Sprechers des Außenministeriums der DEVJK in Zusammenhang damit, dass Japan und das südkoreanische Regime trotz des einmütigen Widerstands und Protestes im In- und Ausland das Abkommen über den Schutz der militärischen Informationen abgeschlossen hatten.